Kapitel 21. Was immer deine Vorstellung bestimmt, bestimmt deinen Glauben. In den letzten 20 Jahren hat mich der Heilige Geist in meinem Studium der göttlichen Gesundheit verschiedene Wege geführt. Es ist wirklich faszinierend, wenn ich zurückblicke und sehe, wie er diese Dinge in mir aufgebaut hat. Neben dem grundlegenden Punkt unserer Einheit mit Christus ist der Bereich, den ich nun behandeln möchte, der lebensveränderndste und inspirierendste Punkt, auf den ich gestoßen bin und kaum jemand spricht darüber, unsere Vorstellungskraft. Vor einigen Jahren wurde ich vom Herrn dazu geführt, mich wieder mit dem Thema Geist, Seele und Körper zu beschäftigen. Dabei erkannte ich schnell die Verbindung zwischen unserer Seele und unserem Körper. Wenn ich von der Seele spreche, meine ich damit unseren Verstand und unsere Gefühle. Viele Christen reden davon, Seelen zu gewinnen, aber in Wirklichkeit meinen sie damit, den Geist von Menschen zu gewinnen. Wir sind Geistwesen. Unser Geist ist es, der wiedergeboren ist, aber unsere Seele bzw. unser Sinn muss erneuert werden. Unser Körper folgt einfach dem, worauf unser Sinn ausgerichtet ist. Ich hatte dieses Thema vor vielen Jahren in der Bibelschule gelernt, aber als ich anfing, es aus einer neuen Perspektive zu betrachten, wurde mir klar, wie sehr unsere Seele mit der Gesundheit unseres Körpers zu tun hat. Geliebter, vor allem wünsche ich, dass es dir gut geht und du gesund bist, wie es ja auch deiner Seele gut geht, 3 Johannes 2. Beachte, dass 3 Johannes 2 zeigt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen deinem Gedankenleben und deinem Körper gibt. Man könnte sagen, wohin deine Gedanken gehen, entwickelt sich auch dein Körper. Wir haben bereits festgestellt, dass Satan dich nicht zum Sündigen bringen und dich somit auch nicht krank machen kann. Er ist der Versucher und Verführer, und seine einzige Waffe, die ihm zur Verfügung steht, sind Gedanken, Ideen und Vorschläge in der Hoffnung, dass du sie in deiner Vorstellung aufgreifst. So bringt er dich dazu zu sündigen, und so bringt er dich auch dazu, krank zu werden. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt: Esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach: Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide, und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, und er aß ebenso. Da wurden den beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze daraus, 1 Mose 3, 1-7. Noch einmal, Eva war gerecht, und deshalb konnte Satan ihr nichts antun. Das Einzige, was er tun konnte, war, ihr Gedanken, Ideen und Vorschläge anzubieten, in der Hoffnung, ihre Vorstellungen zu verändern. Als er anfing, Eva Dinge vor Augen zu halten, über die sie nachdenken sollte, verwarf sie diese Gedanken nicht, sondern begann darüber nachzusinnen. Durch das Nachsinnen änderte sich ihr Sichtweise auf den Baum. Deine Vorstellungen werden schließlich zu konkreten Handlungen führen. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide, und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, 1 Mose 3, 6. Beachte, dass es heißt, dass die Frau den Baum betrachtete. Es war nicht das erste Mal, dass Eva den Baum physisch sah, es war das erste Mal, dass sie ihn mit ihren geleiteten Augen in ihrer Vorstellung sah. Satan konnte sie weder dazu bringen zu sündigen noch sie krank machen. Wenn er sie hätte aus dem Weg räumen wollen, warum hat er sie dann nicht einfach getötet? Warum hat Satan sie nicht mit Krebs belegt? Warum hat Satan ihr nicht die Frucht in die Hand gedrückt und sie gezwungen, einen Bissen zu nehmen? Weil Satan nicht einfach übergriffig werden und mit einer gerechten Person tun konnte, was er wollte, seine einzige Waffe war ein Gedanke. Die Waffen unseres Kampfes sind ja nicht menschlicher Art, sondern fähig für Gott zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Gedanken niederreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken einfangen in den Gehorsam des Messias, 2 Korinther 10, 4-5. Wenn unsere Waffen nicht fleischlich, sondern geistlich sind und dazu dienen, Gedanken niederreißen, was glaubst du, welche Art von Waffen Satan dann hat? Was denkst du, ist Satans Hauptbestreben? Was glaubst du, wo das wahre Schlachtfeld liegt? Es ist ein Kampf um deine Vorstellung. Was Eva in ihrer Vorstellung sah, veränderte ihren Glauben und führte zu konkreten Handlungen. Hör mir bitte genau zu, was immer deine Vorstellungen bestimmt, bestimmt auch deinen Glauben. Jahrelang haben wir gedacht, wir hätten als Christen ein Glaubensproblem. Wir haben uns auf bestimmte Schritte, Schlüssel, ABCS und 1-2-3S konzentriert, um mehr Glauben zu bekommen, aber es ist kein Glaubensproblem, sondern ein Vorstellungsproblem. Das, woran du am meisten denkst, wird deine Realität werden. Bedenke, als gerechte Menschen, die mit Christus vereint sind, haben wir den Glauben Gottes. Der Glaube ist sogar eine der Früchte des wiedergeborenen Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftheit, Verzicht. Zu den derartigen Dingen gibt es kein Gesetz, Galater 5, 22-23. Jesus hat uns die Werkzeuge gegeben, die wir brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Denn wenn Glaube von der Größe eines Senfkorns einen Berg versetzen kann, siehe Matthäus 17, 20, dann braucht es nur eine mikroskopisch kleine Menge an Glauben, um einen Tumor zu versetzen. Die meisten Christen sind sich dessen nicht bewusst, was sie haben, deshalb lassen sie sich leicht in ihren Vorstellungen täuschen. Das war auch bei Eva der Fall, sie wurde getäuscht, siehe 2 Korinther 11, 3, weil sie ihre Identität nicht kannte. Satans Täuschung lautete, wenn du von dem Baum isst, wirst du wie Gott werden. Das war die große Täuschung, denn sie war bereits wie Gott, aber sie wusste es nicht. Deshalb bemühte sie sich darum, das zu bekommen, was sie bereits war, und verlor, was sie bereits hatte. Ich möchte dir diese Frage stellen, kann es sein, dass wir als gerechte Menschen, als Leib Christi uns in der gleichen Lage befinden wie Eva? Ist es möglich, dass Satan uns sagt, wenn du das tust, wirst du geheilt werden, obwohl wir im Himmel bereits geheilt sind? Satan will, dass du immer für das arbeitest, was du schon hast. Vergiss nicht, wenn Satan dir etwas erzählt, ist es eine Lüge. Er ist der Vater der Lüge, und es gibt keine Wahrheit in ihm, Johannes 8, 44. Ist es möglich, dass Satan dir sagt, dass du nicht geheilt bist, weil er weiß, dass du es in Wirklichkeit bist? Ist es möglich, dass der Grund, warum gerechte Menschen krank werden, der ist, dass Satan ihnen sagt, dass es möglich ist? Er kann nicht einfach irgendetwas mit deinem Körper anstellen. Er muss dich dazu bringen, dass du es dir vorstellst, damit du es für möglich hältst und anfängst, dir darüber Sorgen zu machen. Wenn du das tust, hat sich dein Glaube, ob du es merkst oder nicht, daran festgebissen und arbeitet jetzt daran, es hervorzubringen. Und warum? Der Glaube ist die Grundlage dessen, was man erwartet, siehe Hebräer 11, 1a. Sich zu sorgen, ist nichts anderes, als sich den Fluch vorzustellen, und wir sind gut darin, uns Sorgen zu machen. Ich habe Christen erlebt, die professionelle Sagaö sind. Sie sind Profis darin, ihrer Fantasie über die Möglichkeiten des Fluchs freien Lauf zu lassen, und ich habe beobachtet, dass viele von ihnen krank werden, krank bleiben und manchmal sogar sterben. Wenn dein Körper schon auf deine Vorstellungen in Bezug auf die Realitäten der Welt reagiert, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er auf deine Vorstellungen der Realitäten im Himmel reagiert? Kürzlich kehrte ich von einer Konferenz in Deutschland zurück, auf der ich gepredigt habe. Dort traf ich ein sehr nettes Ehepaar namens Johann und Monique aus Belgien. Johann erzählte mir, er habe meinen Healing-Talks, Heilungsgesprächen, zugehört, die ich jede Woche in den sozialen Medien halte, und er habe auch mein Buch Possessors of Life, Besitzer des Lebens, gelesen, in dem ich über das Leben Gottes in uns spreche. Johann sagte, er habe eine Wucherung an seinem Unterbauch entwickelt, aber er habe beschlossen, nicht zum Arzt zu gehen und stattdessen das zu tun, was ich über unsere Vorstellungskraft gelehrt hatte. Johann erzählte, er habe darüber nachgedacht, dass das Leben Gottes das Licht Gottes ist und das Licht eine Strahlung ist. Er sagte, ich dachte mir einfach, dass das Licht, das von Jesus ausgeht, wie Strahlung ist und die Wucherung auf meinem Körper auflösen würde. Johann sagte, er habe sich auf seinen Stuhl gesetzt und eineinviertelstunden lang seine Vorstellungskraft genutzt, um das Leben Gottes in Form von Licht zu sehen, das von Jesus ausstrahlt und auf die Wucherung an seinem Körper einstrahlt. Als er die Augen öffnete und nach unten sah, war die Wucherung vollständig verschwunden. Unser Körper wurde von Gott so entworfen, dass er auf unsere Vorstellungen reagiert. Vergiss nicht, dein Körper gedeiht in dem Maße, wie deine Seele gedeiht. Wo die Gedanken hingehen, entwickelt sich auch der Körper hin. Wenn du anfängst, dir Sorgen zu machen, was nichts anderes als eine Vorstellung ist, beginnt dein Körper zu reagieren. Deine Ängste veranlassen dein Gehirn, ein Hormon namens Cortisol auszuschütten, das zu einem Anstieg der Herzfrequenz, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Zuckungen führt, und das sind nur vorübergehende Auswirkungen. Wenn du zu einem chronischen Sorgenmacher wirst, führt die Fortsetzung dieser Dinge zu Verdauungsproblemen, einem schwachen Immunsystem, Herzerkrankungen, Herzinfarkt und sogar Krebs. Ist dir auch aufgefallen, dass die Angst dein Leben immer mehr beherrscht, je größere Sorgen du dir um eine bestimmte Situation machst? Ich habe Menschen beobachtet, die aus Angst verrückte Dinge getan haben. Deine Vorstellungskraft beeinflusst die Art und Weise, wie du deine Welt siehst, und führt dazu, wie du auf Situationen reagierst. Ich werde nie vergessen, wie ich im März 2020 auf dem Pariser Flughafen war. Covid-19 befand sich in ganz Europa auf dem Kriegspfad und die Menschen waren in Panik. Ich war auf dem Weg nach Nagaland in Indien und hatte eine mehrstündige Zwischenlandung auf dem Flughafen Charles de Gaulle. Als ich durch das Terminal zu meinem Gate ging, kamen zwei junge Männer in selbst gebastelten Schutzanzügen an mir vorbei. Das waren keine Flughafenangestellten, sondern Reisende. Sie hatten ihr Gepäck dabei und gingen mit mir durch die Sicherheitskontrolle. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, in welcher Angst sie lebten, als sie dort in ihren Schutzanzügen standen, komplett mit Handschuhen, Überschuhen über den Schuhen und einer Stoffmaske unter dem Plastikvisier, die ihren Kopf vollständig abdeckte. Sie waren offensichtliche Beispiele dafür, dass sie Satan erlaubten, ihre Vorstellungen als Gefängnis zu benutzen. Als ich am Gate saß und ein Sandwich aß, bemerkte ich die Nachrichtensendungen auf den Fernsehbildschirmen um mich herum. Weißt du, was sie berichteten? Angst und Tod? Ich schaute mich um und sah, dass alle ihre Masken aufhatten, und hörte all die Ängste und Sorgen der Menschen. Dann sah ich, wie ein Junge von etwa 10 Jahren umherlief und nach einer Türklinke griff. Seine Mutter schrie laut, nein. Sie rannte zu ihm hinüber, zog eine große Flasche mit Handdesinfektionsmittel heraus, zog den Deckel ab und schüttete es ihm über den Kopf. Ich übertreibe nicht. Sie hat damit nicht nur seine Hände gereinigt. Sie salbte ihn buchstäblich auf dem Kopf mit dem Handdesinfektionsmittel und fing an, es über seinen ganzen Körper zu wischen. Angst lässt dich dumme Dinge tun. Ich versuchte, mein Handy zu zücken, um das zu filmen, aber ich musste so sehr lachen, dass ich mich kaum beherrschen konnte. Doch als ich mich wieder beruhigt hatte, kamen mir diese Gedanken: Du fliegst nach Indien, um eine Heilungskonferenz zu veranstalten, glaubst du wirklich, dass du bei der ganzen Reiserei kein Covid bekommen wirst? Was passiert, wenn du krank wirst? Was, wenn du auf deiner Reise stirbst? Schließlich bist du doch mittendrin im Geschehen. Plötzlich beschlich mich die Angst. Weißt du, was ich getan habe? Ich bin aufgestanden und zur Toilette gelaufen. Und zwar nicht aus körperlichen, sondern aus geistlichen Gründen. Ich ging in eine Kabine, schloss die Tür und stand einfach da, während ich über meine Vereinigung mit Christus nachdachte. Ich begann, mir Jesus als Weinstock und mich selbst als Rebe vorzustellen und sein ganzes Leben durch mich fließen zu lassen. Ich sann über die Verse nach, die besagen, dass ich eins mit ihm bin, dass ich für Krankheiten tot bin und dass ich immun gegen das Böse bin. Nach ein paar Minuten der Seelenkontrolle und der Rückbesinnung auf die Realitäten des Himmels ging ich mutig wie ein Löwe hinaus, hatte nie wieder solche Gedanken und bekam kein einziges Mal Kowaidi, obwohl ich um die ganze Welt reiste. Warum legte Satan nicht einfach Kowaidi auf mich? Weil er das nicht konnte, er musste die Gedanken bringen. Vergiss nicht, dass Krankheit geistliche Wurzeln hat. Satan musste dafür sorgen, dass ich mich vom Leben abkoppelte und mich mit meinen Vorstellungen an den Tod bellend. Warum? Weil er weiß, dass alles, was meine Vorstellungen bestimmt, auch meinen Glauben bestimmt und mein Glaube funktioniert immer. Deshalb sagt uns der Apostel Paulus immer wieder, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen sollen. Die Waffen unseres Kampfes sind ja nicht menschlicher Art, sondern fähig für Gott zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Gedanken niederreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken einfangen in den Gehorsam des Messias, 2 Korinther 10, 4-5. Worauf hat es Satan abgesehen? Auf unsere Seele. Warum? Weil die Dinge, derer wir uns am meisten bewusst sind, unsere aktuelle Realität ausmachen. Seine Waffe sind einfach Gedanken. Wenn er es schafft, dass du lange genug über etwas nachdenkst, wirst du schließlich glauben und deine Wahrnehmung der Realität verändern. Im Alten Testament lesen wir davon, was passierte, als die Israeliten das Land einnehmen wollten, das Gott für sie vorgesehen hatte. Bevor sie ins Land Kanaan zogen, schickte Mose 12 Kundschafter ins Land, die das Land auskundschaften und einen Bericht zurückbringen sollten. Schau dir an, was passiert ist. Sie verbreiteten unter den Israeliten schlimme Gerüchte über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten. In diesem Land wird ständig gekämpft, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie, alle Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß und stark. Sogar Riesen haben wir gesehen, die Anaketer. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor, und so klein waren wir sicher auch in ihren Augen, 4 Mose 13, 32-33. Als die 12 Kundschafter zurückkamen, berichteten 10 von ihnen, dass es große Riesen im Land gab, aber beachte den letzten Satz, wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und so waren wir auch in ihren Augen, hatten sich die israelitischen Spione hingesetzt und die Riesen über ihre Sichtweise befragt. Nein. Woher wussten die israelitischen Kundschafter also, was die Riesen dachten? Sie wussten es nicht, sie haben es sich eingebildet. Wie du dich selbst siehst, bestimmt, wie du deine Welt siehst, deshalb ist es so wichtig, deine Identität und deine Vereinigung mit Christus zu kennen, denn so kannst du dich nicht täuschen lassen. Weil die 10 üblen Spione ihre Vorstellungen nicht unter Kontrolle hatten, mussten die Israeliten 40 Jahre lang durch die Wüste wandern. Die meisten der damals Lebenden starben und erlebten nie die Verheißung Gottes für sie, obwohl sie buchstäblich direkt vor ihnen lag. Und wisst ihr, was mit den 10 üblen Spionen geschah? Sie starben an Krankheiten. Die Kundschafter, die Mose in das Land geschickt hatte, wurden sofort bestraft, weil sie nach ihrer Rückkehr schlimme Gerüchte über das Land verbreitet und das ganze Volk zur Auflehnung gegen Mose verführt hatten. Deshalb ließ der Herr sie auf der Stelle sterben, 4 Mose 14, 36-37. Was immer du fürchtest, verehrst du. Deine Sorgen, Ängste, Befürchtungen und Bedenken werden zu deinen Götzen, und wenn du anfängst, sie zu beten, ziehst du den Stecker vom Leben ab und schließt dich am Tod an. Das Ergebnis. Der Fluch, von dem du erlöst wurdest, wird wieder zu dem, was dich versklavt. Deshalb sucht Satan nach Menschen, die er dazu bringen kann, sich zu sorgen. Was musst du deshalb tun? Nutze die Vorstellungskraft, die Gott dir gegeben hat, und setze sie für das Gute ein. Wenn ihr also mit auferweckt wurdet mit dem Messias, dann strebt nach dem, was oben ist, wo der Messias ist, der an der rechten Seite Gottes sitzt. Bedenkt, was oben ist, nicht, was auf der Erde ist. Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Messias in Gott, Kolosser 3, 1-3. Warum wird uns gesagt, dass wir unsere Gedanken auf die Realitäten des Himmels richten sollen? Weil Satan will, dass du dich an die Realitäten dieser Welt anpasst und an das, was die Welt normal nennt. Als wir in diese Welt hineingeboren wurden, sind wir mit dem aufgewachsen, was die Welt als normal bezeichnet, Wenn wir jedoch wiedergeboren und mit Christus vereint sind, haben wir eine andere Realität, in der wir leben können. Aber wie können wir in der Realität des Himmels leben? Wir müssen unser Denken ändern. Wir müssen unsere Vorstellungen ändern, damit wir unsere Perspektive und unser Leben ändern können. Wenn du das nicht tust, wirst du um das betrogen, was Jesus dir gegeben hat. Unsere Seele ist das Ventil, das bestimmt, was nicht nur in unseren Körper, sondern auch in unser Leben fließt. Wir halten jetzt das Stromkabel in der Hand und bestimmen, ob wir mit dem Leben oder mit dem Tod verbunden bleiben, und was wir uns vorstellen, bestimmt, was in uns fließt. Ich bin ein Geist, erfüllt mit dem Leben Gottes, aber in meinem Körper wird kein Leben fließen, wenn meine Seele mit den Dingen der Welt verbunden ist. Was meine Vorstellungen bestimmt, bestimmt meinen Glauben, und was meinen Glauben bestimmt, wird in meinem Leben hervorkommen. In den geisterfüllten Gemeinden liegt seit Jahrzehnten ein großer Schwerpunkt auf unseren Worten und der Macht, die sie haben. Lass mich dir gleich sagen, dass unsere Worte Macht haben und dass das, was wir aussprechen, Leben oder Tod bewirkt. Doch was die Lehre über unser Bekennen angeht, haben wir das Ziel verfehlt. Der gute Mensch bringt aus dem guten Vorrat des Herzens das Gute hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Vorrat das Böse hervor. Aus dem Überfluss des Herzens spricht sein Mund, Lukas 6, 45. Jesus erwähnt hier zwar die Bedeutung unserer Worte, aber die Worte stehen nicht im Mittelpunkt, sondern unsere Vorstellungen. Das Wort Herz ist wiederum das griechische Wort Kardia, das sich auf unsere Gedanken, Leidenschaften und Wünsche bezieht. Deine Worte sind wichtig, aber noch wichtiger sind deine Vorstellungen. Warum? Weil deine Vorstellungen deine Worte hervorbringen werden. Genau wie bei der Heilung zäumen wir das Pferd von hinten auf, wenn es um unsere Worte geht. Satan hat kein Problem damit, dass du an deinem Bekenntnis arbeitest, wenn du nicht an deinen Vorstellungen arbeitest. Er wird dir helfen, dich hinzusetzen und sogar seitenweise Bekenntnisse mit dir aufschreiben. Denn es spielt keine Rolle, was du sagst, wenn du es nicht glaubst. Ich kann dir sagen, warum wir im Laufe der Jahre eine Fülle von Wissen und dennoch wenig Ergebnisse haben. Willst du wissen, warum? Wir haben uns auf die Nebenprodukte konzentriert, statt auf die Ursache in vielen Bereichen. Wenn es um Heilung geht, haben wir uns auf Krankheit statt auf Gerechtigkeit konzentriert. Wenn es um Autorität geht, haben wir uns auf Worte konzentriert, statt auf unsere Vorstellungen. Denk einmal darüber nach. Wenn deine Worte Leben oder Tod bewirken, diese Worte aber aus der Fülle deiner Vorstellungen stammen, warum haben wir uns dann nicht auf unsere Vorstellungen konzentriert? Warum gibt es tausende von Büchern und Lehrreihen über die Macht unserer Worte, aber vielleicht eine Handvoll Lehren über die Vorstellungskraft? Weil Satan kein Problem damit hat, dass du dich auf das Nebenprodukt konzentrierst, solange du dich nicht auf die Ursache konzentrierst. In den letzten 25 Jahren habe ich mit Menschen zu tun gehabt, die viel über die Bibel wissen, schon lange in der Gemeinde sind und immer das Richtige zu sagen wissen. Aber wenn man sie lange genug zum Reden bringt, kommt die Wahrheit ans Licht, was wirklich in ihren Vorstellungen ist, kommt irgendwann ans Licht. Sobald sie nicht mehr versuchen, mit Bedacht ihre Worte zu wählen, kann ich herausfinden, worüber sie die ganze Zeit nachgedacht haben und dann kommen normalerweise die Gefühle zum Vorschein. Häufig erkenne ich die Vorstellungen der Menschen an ihren Emotionen. Ich habe gelernt, hinter die aufgesetzten Bekenntnisse zu schauen und ihre Gefühle zu sehen. Weißt du, warum? Deine Gefühle sind Teil deiner Seele. Deine Gefühle sind mit deinen Vorstellungen verbunden. Ich habe beobachtet, wie Menschen mir mechanisch positive Bekenntnisse zu ihrer Situation gegeben haben, und doch konnte ich die Angst und die Sorgen der Welt in ihrem Gesicht und ihren Emotionen erkennen. Deine Emotionen sind ein sehr guter Indikator für deine Vorstellungen. Dein Körper entwickelt sich dahin, wo deine Seele hingeht. Wenn du einen gesunden Körper haben willst, beginnt das mit einer gesunden Seele. Deshalb sagt Johannes in 3. Johannes 2, Geliebter, vor allem wünsche ich, dass es dir gut geht und du gesund bist, wie es ja auch deiner Seele gut geht. Wohlergehen in jedem Bereich deines Lebens beginnt immer mit deiner Seele. Du musst deinen Verstand schützen. Du musst deine Vorstellungen schützen. Gott hat dir eine Vorstellungskraft gegeben, um Dinge im Geist zu produzieren. Deine Vorstellungskraft ist eine gute Sache, da sie von Gott kommt, aber Satan hat sie gekapert. In Bezug auf den Fluch haben wir in der christlichen Welt die schlechte Seite der Vorstellungskraft akzeptiert, aber wenn es um das Gute geht, schieben wir die Vorstellung zur Seite, obwohl wir das überall in der Bibel finden. Was glaubst du, warum Gott den Menschen immer wieder gesagt hat, dass sie über das Wort nachsinnen, meditieren, sollen? Das Meditieren ist eine Sache von Gott, die der Teufel gekapert und in den östlichen Religionen betont hat. Und weil Gläubige ihre Bibeln oft nicht wirklich studieren, haben wir beschlossen, dass Meditation etwas Schlechtes ist, weil sie in östlichen Religionen und im Okkultismus verwendet wird. Nein. Nur weil Satan etwas von Gott nimmt und es verdreht, heißt das nicht, dass es jetzt schlecht ist. Die meisten Christen sind sich dessen nicht bewusst, aber Meditation ist nicht nur eine christliche, sondern eine geistliche Sache. Meditation ist ein geistliches Prinzip, das jeder Mensch nutzen kann, weil wir alle geistliche Wesen sind, ob wir gerettet sind oder nicht. Unsere Vorstellungskraft kann zum Guten und zum Schlechten eingesetzt werden. Lass mich dir eine persönliche Geschichte erzählen. Als ich noch Pastor in Arkansas war, befanden wir uns gerade mitten in einem Bauprogramm. Wir hatten ein knapp 2000 Quadratmeter großes Gebäude gekauft, das früher ein Fitnesscenter war. Während der Renovierungsarbeiten rief mich der Generalunternehmer an und sagte: Hey, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber wir brauchen noch einmal $500.000, weil die Brandschutzbehörde die Pläne für die Sprinkleranlage geändert hat und sich dadurch viele andere Dinge, die wir machen müssen, ändern werden. Wir hatten aber keine weiteren $500.000, und außerdem brauchte er sie in 2 Monaten. Ich bin ziemlich gut darin, mein Gedankenleben zu kontrollieren, aber in diesem Fall gelang es mir nicht. Ich stand bereits unter großem Stress wegen anderer Dinge, die in der Gemeinde vor sich gingen, und ich wurde einfach schwach und resignierte. In den nächsten Tagen war ich ein Nervenbündel. Weißt du, warum? Weil ich auf der gepunkteten Linie unterschrieben hatte, dass der Generalunternehmer mit den Arbeiten fortfahren kann und ich garantierte, dass wir am Ende der 2 Monate über die zusätzlichen Mittel verfügen würden. Ich konnte tagelang nur daran denken, dass ich die Gemeinde und meine Familie verlieren und ins Gefängnis kommen würde. Eines Abends, als ich unter der Dusche stand, bekam ich einen Nässlausschlag und dann schwoll mein Hals zu. Ich gehe nicht gerne zum Arzt, aber am Ende gewann meine Frau den Streit und wir fuhren um 23:50 Uhr in die Notaufnahme. Die Fahrt zum Krankenhaus dauerte etwa 20 Minuten. Während der Fahrt fiel es mir schwer zu atmen, aber ich war auch wütend auf mich selbst ständig. Weißt du, warum? Weil mir klar wurde, dass ich meiner Fantasie mehrere Tage lang freien Lauf gelassen hatte und es meine Schuld war, dass ich in dieser Lage war. Ich hatte zugelassen, dass die Sorgen der Welt Sorgen in meinen Körper brachten. Als wir im Krankenhaus ankamen, sagte ich: Gib mir 10 Minuten, um das zu praktizieren, was ich immer predige. Also schaltete ich auf meinem Handy Klaviermusik ein, schloss die Augen und begann, meine Gedanken vom Fluch zum Segen zu lenken. Ich begann, das Bild zu verwenden, das Jesus uns vom Weinstock und den Reben gegeben hat. Ich sah Jesus und mich miteinander verbunden. Ich sah das Leben von Jesus in meinen Körper fließen. Ich nutzte meine Vorstellungskraft und konzentrierte mich einfach darauf, ihn zu sehen und mir seiner bewusst zu werden. Kurz bevor die 10 Minuten um waren, öffnete sich plötzlich meine Kehle und ich konnte tief Luft holen. Ich schaute nach unten und der ganze Dreck war von meiner Haut verschwunden. Ich war vollständig geheilt. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir drehten uns um und fuhren direkt nach Hause zurück. Was auch immer deine Vorstellungskraft bestimmt, bestimmt auch deinen Glauben, und was deinen Glauben bestimmt, wird in deinem Leben hervorkommen. Nutze, was Gott dir gegeben hat, und setze es für das Gute ein. Wir nutzen unsere Vorstellungskraft, um mit Gott verbunden zu bleiben und unser Bewusstsein über Gott zu bewahren. Eine von Gott inspirierte Vorstellung bringt Gottes Frucht hervor. Ich bin der sprießende Weinstock und ihr seid meine Reben. Wenn ihr in Einheit mit mir als eurer Quelle lebt, wird Fruchtbarkeit aus eurem Inneren hervorströmen, aber wenn ihr getrennt von mir lebt, seid ihr kraftlos, Johannes 15, 5. Weißt du, wie du in ihm bleibst? Du bleibst mit deiner Vorstellungskraft dort. Du erlaubst es dir, dir ständig dessen bewusst zu bleiben und wahrzunehmen, dass du übernatürlich mit Gott verbunden bist. Das ist unsere einzige Aufgabe, mit der Quelle allen Lebens verbunden zu bleiben. Durch die Erlösung sind wir als Geistwesen auf ewig mit ihm verbunden, wir sind ein Geist mit dem Herrn. Wenn wir jedoch Früchte in unserem Leben sehen wollen, müssen wir die Verbindung zu ihm und unser Seelenleben pflegen. Wir brauchen Seelenkontrolle. Lass nicht zu, dass Satan dich mit dem zerstört, was Gott dir gegeben hat. Schütze deine Vorstellungskraft. Nutze sie, um in den Dingen Gottes zu wandeln, in deiner Gemeinschaft mit Gott zu wachsen und mit dem Leben Gottes verbunden zu bleiben. Was auch immer deine Vorstellung bestimmt, bestimmt auch deinen Glauben. Behalte diese einfache, aber lebenswichtige Wahrheit im Kopf: Ich bin für Krankheiten tot, ich lasse nicht zu, dass ich mich in meinen Vorstellungen krank werden sehe. Ich werde meine Vorstellungskraft nicht dazu benutzen, mich um das zu betrügen, was Jesus für mich und in mir getan hat und was er durch mich tun will. Selbst inmitten einer Pandemie, selbst wenn 1000 auf der einen Seite fallen und 10.000 auf der anderen, werde ich mich nicht fürchten und meiner Vorstellung erlauben, mich mit ihnen fallen zu sehen. Ich werde meine Vorstellung schützen und die Lebensumstände durch die alternative Realität des Himmels sehen. Ich sehe mich älter werden und den Plan Gottes für mein Leben erfüllen, frei von Krankheit und Gebrechen, mit all meinen mentalen Fähigkeiten und meiner Kraft, die sich ständig erneuert wie die des Adlers, weil ich eins mit Christus bin und sein Leben durch mich fließt. Wenn es um Heilung geht, solltest du dir immer vor Augen halten, dass du unantastbar bist und vom Heiligen Geist geführt wirst. Du wirst nie wieder krank sein.